Das Militär feuerte mit Gebirgskanonen, Minenwerfern. Und als alles vergeblich blieb, schließlich mit zwei Haubitzen, die auf einem Sportplatz Aufstellung nahmen, gegen das Heim. Der Kampf dauerte bis in die Morgenstunden. Erst um 6 Uhr früh drangen die ersten Soldaten in das völlig zerschossene Haus ein. Die äußere Front wies unzählige Maschinengewehr- und Gewehreinschüsse auf. Stellenweise hatten die Geschosseinschläge der Geschütze mannshohe Breschen gerissen. Auf dem Gehsteig vor dem Hause, in den Gängen und Stiegen des Heimes, zeugten zahlreiche Blutspuren von dem Mann gegen Mann geführten Nahkampf. Ähnlich sah es vor dem Volkerthof aus. Die Straßen rings um die beiden Gebäude waren mit Infanterieprojektilen, Granatsplittern, Glasscherben und Mauerstücken besät. Schließlich wurde einer der neuen modernen Polizeitanks eingesetzt. Wie ein vorsintflutliches Ungeheuer schob sich der Tank gegen die Barrikaden, unempfindlich gegen das Gewehrfeuer der Schutzbündler. Der Tank wälzte die Hindernisse nieder, riss sie auseinander und verursachte eine große Bresche in den Linien der Verteidigung. Demgegenüber waren die Schutzbündler machtlos. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als sich in das Arbeiterheim selbst zurückzuziehen. Der schaurige Nachtkampf um das Otterkringer Arbeiterheim begann.